Unter all den schweren Türen, ohne Ziffern, Namen, Farbe, gibt es eine, die ich oftmals auf und zugestoßen habe. Hinter ihr liegt jenes Zimmer, in dessen tausend Ecken sich die Bilder von der allerletzten Nacht mit dir verstecken. Wir liebten uns wie Feinde, hielten aneinander fest und wachten lang. Am Morgen starrte ich auf Gleise, deren Wege sich nie kreuzen, und mir war so bang. Unter all den vielen Straßen, ob in Freiheit, ob gefangen, gibt es eine, die ich seit damals nie wieder bin gegangen. Diese Straße heißt Vergebung, sie führt in schwere Träume, die Täler der Erinnerung in leere, dunkle Räume. Unter all den vielen Märchen, die ich dir jemals erzählte, gibt es eines, das seitdem in allen Märchenbüchern fehlte. Die Geschichte von der Liebe, unbefleckt und unbefangen, von dem Mädchen und dem Jungen, die zu zweit die Welt bezwangen. Die Zeit heilt viele Wunden, im Angesicht der Wahrheit heilt sie niemals schnell genug. Das Herz schlug mir bis zum Halse, wie ein Mörder auf der Flucht, bestieg ich blindlings meinen Zug. Und als Vergeltung für ein Meer aus schwarzem Glück galt an diesem Tage mir allein dein schönster Augenblick. Der Klang drei kurzer Worte, der sich durch das Glas der Scheibe wand, bleibt bis in alle Ewigkeit auf meiner Netzhaut eingebrannt. Ich sehne mich zurück vor dem allerersten falschen Schritt, in die Sekunde, ab der mir das Leben aus den Händen glitt, zurück in den Moment, in dem ich selbst die Stille anschrie. Entscheidung, nicht zu bleiben, ich verzeihe sie mir nie. Und als Vergeltung für ein Meer aus schwarzem Glück galt an diesem Tage mir allein dein schönster Augenblick. Der Klang drei kurzer Worte, der sich durch das Glas der Scheibe wand, bleibt bis in alle Ewigkeit auf meiner Netzhaut eingebrannt, auf meiner Netzhaut eingebrannt.